Der Vorsitzende des Zentralvorstandes des Verbandes der Journalisten Koreas, Cha Sung-su, nahm am 28. Mai eine Stellung. Darin unterstrich er: Der verehrte Marschall Kim Jong-un hat auf dem historischen 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas die Linien und Kurse für die Vereinigung des Vaterlandes vorgelegt. Darin sind die eigenständigen Linien und Kurse für die Vereinigung des Landes, an denen die Partei der Arbeit Koreas im harten und schweren Kampf für die schnelle Beendigung der Tragödie der nationalen Spaltung und die Vereinigung des Vaterlandes konsequent festgehalten hat, die Erfolge und die Erfahrungen in diesem Verlaufe zusammengefasst. Die von Marschall Kim Jong-un dargelegten Aufgaben und Kurse für die Vereinigung des Vaterlandes sind ein großes gemeinsames Vereinigungsprogramm der Nation, das jeder, der die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und die Vereinigung des Landes wünscht, akzeptieren und durchsetzen kann. Die Journalisten und Presseleute der DVRK sind dazu entschlossen, getreu den Ideen, Linien, Aufgaben und Kursen für die Vereinigung des Vaterlandes, die der verehrte Marschall vorgelegt hat, ihre heilige Mission und Verantwortung vor der Epoche und Geschichte gerecht zu werden. Zurzeit verleumden die südkoreanischen Konservativen den patriotischen Aufruf der DVRK als eine Propagandaoffensive, reden von der Forderung nach der wirklichen Tat für die Denuklearisierung und beschäftigen sich nach wie vor mit der Konfrontation mit Landsleuten. In seiner Stellungnahme appellierte Cha Sung-su an alle Presseleute in Südkorea herzlich dazu, bei der Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und für die schnelle selbstständige Vereinigung gemäß der Forderung und dem Interesse der ganzen Nation ihre Mission und Verantwortung als Pionier der Zeit und Bahnbrecher der Vereinigung gerecht zu werden.